Zum 105. Geburtstag von Präsidentin Kim Il-sung findet am Mitte April zu C106 2017 in der Ausstellung für Kim Il-sung und Kim Jong-il in Pyongyang, Hauptstadt der TVRK, das 19. Kim Il-sung Festival feierlich statt. Daran werden die Militärorgane, Ministerien und zentralen Institutionen, die Werktätigen verschiedener Kreise und Schichten, Jugendlichen, Studenten und Schüler, die Organisationen der Auslandskoreaner, einschließlich des Generalverbandes der Japan-Koreaner und die ausländischen Freunde teilnehmen. Auch in den Provinzen werden die Kim Il-sung-Ausstellungen und der Besuch in den Gewächshäusern für Kim Il-sung und Kim Jong-il stattfinden.